Dialoge Seite 11. Wo fängt das Recht an? Wo endet es? Ich wähle einen Staat als Beispiel. Die schlechte Organisation der öffentlichen Befugnisse, die Zügellosigkeit der Demokratie, die Ohnmacht der Gesetze gegenüber Aufwieglern, die überall herrschende Unordnung stürzen ihn in sein Verderben. Ein kühner Mann stürzt aus den Reihen des Adels oder mitten aus dem Volke hervor, er stößt alle verfassungsmäßigen Gewalten um, er legt Hand an die Gesetze, er bildet alle Einrichtungen um und schenkt seinem Lande 20 Jahre des Friedens. Hatte er das Recht zu tun, was er tat? Hatten Pisistratus, Brutus, Caesar, Augustus, hatten diese kühnen Männer das Recht auf ihrer Seite? In Wirklichkeit haben sie ihrem Lande gedient und es gerettet, seinen Bestand durch Jahrhunderte gesichert.